9. Vor 4 Tagen, am 9. Januar, schrieb Lanyon, erhielt ich mit der letzten Briefausgabe einen rekommandierten Brief, auf dessen Kuvert ich die Handschrift meines Kollegen und alten Schulfreundes Henry Jekyll erkannte. Ich war etwas überrascht. Wir korrespondierten nicht viel miteinander, außerdem hatte ich ihn den Abend vorher gesehen und bei ihm gegessen. Ich konnte mir wirklich nicht erklären, was in unseren Beziehungen wichtig genug sei, um die Ehre eines eingeschriebenen Briefes zu verdienen. Der Inhalt desselben aber steigerte meine Überraschung. »Lieber Lanyon«, schrieb Jekyll, »du bist einer meiner ältesten Freunde. Obgleich wir während der letzten Jahre nicht immer in wissenschaftlichen Fragen übereinstimmten, so glaube ich doch nicht, dass dies irgendeinen Einfluss auf unsere gegenseitige Zuneigung und Achtung gehabt hat. Hättest du je zu mir gesagt, Jekyll, mein Leben, meine Ehre, mein ganzes Wohl und Wehe hängen von dir ab, so würde ich dir mein Vermögen, meine rechte Hand, alles, was mir wert ist, mit Freuden geopfert haben. Lanyon, heute flehe ich zu dir um Hilfe. Mein Leben, meine Ehre, alles, alles liegt in deiner Hand. Solltest du in dieser schweren Stunde mir deinen Beistand versagen, so ist es um mich geschehen. Nach dieser Einleitung fürchtest du vielleicht, dass ich Unehrenhaftes von dir verlange. Nun, urteile selbst. Du musst mir diesen Abend opfern. Du musst alles andere aufschieben. Und riefe man dich an das Sterbebett eines Kaisers? Nimm dir eine Droschke, wenn nicht gerade dein eigener Wagen vor der Tür steht, und fahre direkt nach meiner Wohnung. Poole weiß Bescheid, er wird einen Schlosser im Hause haben. Von diesem lässt du dir die Tür meiner Arbeitsstube aufbrechen. Du gehst allein hinein, öffnest den Schrank E, der erste links von der Tür. Daraus nimmst du, mit allem, was darin ist, die 4. Schublade von oben, die 3. von unten, was dasselbe ist. In meiner entsetzlichen Seelennot habe ich eine krankhafte Furcht, nicht deutlich genug zu sein. Doch kannst du die Lade nicht verfehlen, sie enthält einige Pulver, eine Fiole und ein Buch. Du nimmst sie, ohne irgendetwas darin anzurühren, mit dir nach deiner Wohnung in Cavendish Square. Das ist das Erste, was du für mich tun sollst. Nun das Zweite. Wenn du sofort nach Empfang dieses Briefes nach meiner Wohnung fährst, so musst du lange vor Mitternacht wieder zu Hause sein. Ich gebe dir aber viel Zeit, nicht nur aus Furcht, dass durch irgendeinen unvorhergesehenen Umstand eine Verzögerung stattfinden könnte, sondern auch, weil um diese Stunde deine Dienerschaft zu Bett gegangen sein wird, was unter den Verhältnissen sehr wünschenswert ist. Um Mitternacht, genau um 12 Uhr, bitte ich dich, in deiner Sprechstube allein zu sein und selbst einem Manne die Tür zu öffnen, der dort in meinem Namen Einlass begehren wird. Diesem gibst du die Lade, wie du sie aus dem Schrank genommen hast. Dann hast du das Deinige getan und bist meiner Dankbarkeit auf alle Zeiten sicher. Wenn du 5 Minuten nachher eine Erklärung haben willst, so wirst du einsehen, von welcher unberechenbaren Wichtigkeit für mich alle diese Vorkehrungen sind. Solltest du nur eine einzige derselben unterlassen, so hast du dein Gewissen mit meinem Tode oder, was noch schlimmer ist, mit der Vernichtung meines Verstandes belastet. Ich bin voller Vertrauen, dass du mein flehendes Bitten nicht abschlägst. Mein Herz stockt, meine Glieder schlottern, wenn ich nur an die Möglichkeit einer Abweisung denke. Ich bin an einem fremden Orte, unter fremden Leuten, in tiefster Seelennot, die selbst die ausschweifendste Fantasie nicht übertreiben kann. Oh, denke daran, dass, wenn du nur pünktlich ausrichtest, um was ich dich bitte, mein ganzes Unglück wie Nebel vor der Sonne verschwinden wird. Denke daran, Lanyon, steh mir bei und rette deinen Freund, Henry Jekyll.